Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, ja, Asphalt glänzt, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, ja, Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt. Der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, ja, Asphalt glänzt, yeah, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, ja, Asphalt glänzt, wenn es regnet. Yeah. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt. Regentropfen auf dem Leder meiner Jacke. Du kleine Schlampe, du führst nur das Leben meiner Ratte. Frank White, es gibt keine Message bei mir, außer dass ich dir die Fresse polier. Du kleiner Bastard, ich ficke Rapper ganz besonders alle neunmal klugen. Alles pseudo-intellektuelle deutsche Huren. Ein echter Gangster, er hat keine gute Rechtschreibung. Toxic, du Zottelbart, ich scheiß auf deine Drecksmeinung. Alles Missgestalten, die sich für wichtig halten. Du kannst mich nicht leiden, ich kann dich nicht leiden. Steiger, du Steineschmeißer, ich wichs dir in die Fresse, Scheibenkleister. Du wirst gefickt, mach deine Beine breiter. Wer gerne Arsch leckt, Elias Mbarek. Strumpfhose ausschwuchtel, hier ist nicht Star Trek. Und Debo, du bist nur der Danny von Bushido. Die Nanny von Bushido, du kleine Schwuchtel. Der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt. Der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt. Fingerabdrücke auf der Motorhaube. Einziger Deutscher hier mit ner großen Schnauze. Schöneberg, Tempelhof, wo sind eure Hände? Grüße an die Düsseldorfer, lutscht mal unsere Schwänze. Fick die Welt, ich mein nicht den Planeten. Hipster-Redakteure nerven mich mit Schwulitäten. Du kleiner Hamster bist so süß wie dieser Blumio. Du Arbeitsloser bist nur neidisch MC Boogie Flow. Ich bin am Machen, ich strichert nur auf Partys rum. Braune Gesinnung, nur braun nach dem Solarium. Ich fick den Mittelstand mit meinem dicken Schwanz. Farid Bang, Anabolika macht Pickel, krank nur Homos am Start. So wie Joko und Klaas, möchte gern Comedian, steckt euch eure Jokes in den Arsch. Dieser Asphalt, er glänzt und die Wolken, sie weinen. Deshalb lauf ich auf der Straße allein. Der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt. Der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Wolken sind schwarz, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Wir ficken deinen Arsch, der Asphalt glänzt, wenn es regnet. Die Felgen spiegeln sich im Asphalt.